Sie hörten Interview mit einem Stern von Ernst Schnabel. Mit Hardy Krüger, Heinz Klevenow, Eduard Marx, Luise Dorsey, Ernst Schnabel, Ruth Pölzig, Vera Schuld, Carola Persch, Ellen Waldeck, Luise Bethke-Zietzmann, Tatscho Congella, Heinrich Okel, Fred Döderlein, Rolf-Dieter von Salwitz, Werner Runzhagen, Günther Dockerel, Heinz Pieper, Kai Dietrich Voss, Ursula Volkmar, Gerd Segatz, Heinz Ladiges, Aline Bussmann, Irene Kinzinger, Rudolf Fenner, Max Walter Sieg, Reinhold Nietzschmann, Frauke Grund, Fritz Schröder-Jahn und Heinz Klingenberg. Musik Johannes Aschenbrenner, Produktion NWDR 1951.